Erster, die Israeliten hatten in Mizpah geschworen, dass keiner von ihnen seine Tochter an einen Mann vom Stamm Benjamin verheiraten würde. Zweiter, deshalb gingen die Leute nach Bethel und blieben dort bis zum Abend vor Gott, wo sie laut klagten. Dritter, sie riefen: Warum, Herr, Gott Israels, ist das in Israel passiert, dass jetzt ein ganzer Stamm fehlt? Vierter, am nächsten Morgen bauten die Leute dort einen Altar und brachten Brand- und Friedensopfer dar. Fünfter, danach fragten die Israeliten: Wer von allen Stämmen Israels ist nicht zur Versammlung des Herrn gekommen? Denn sie hatten mit einem feierlichen Eid gedroht, dass jeder, der nicht zum Herrn nach Mizpah käme, getötet werden sollte. Sechster, die Israeliten hatten Mitleid mit ihrem Bruder Benjamin und riefen: Jetzt ist ein ganzer Stamm aus Israel verschwunden. Siebter, wie sollen wir den überlebenden Frauen geben, nachdem wir dem Herrn geschworen haben, dass wir keine unserer Töchter an sie verheiraten wollen? Achter, dann fragten sie: Ist vielleicht jemand von den Stämmen Israels nicht zum Herrn nach Mizpah gekommen? Es stellte sich heraus, dass niemand aus Jabesh in Gilead zur Versammlung ins Lager gekommen war. Neunter, als sie das Volk zählten, fanden sie, dass niemand von den Bewohnern von Jabesh in Gilead anwesend war. Zehnter, daraufhin schickte die Versammlung 12.000 ihrer tapfersten Männer mit dem Befehl: Geht und tötet die Bewohner von Jabesh in Gilead mit dem Schwert, sowohl Frauen als auch Kinder. Elfter, ihr sollt es so machen: Tötet alle Männer und alle Frauen, die schon mit einem Mann geschlafen haben, aber lasst die Jungfrauen leben. Sie taten es so. Zwölfter, unter den Bewohnern von Jabesh in Gilead fanden sie 400 junge Frauen, die noch Jungfrauen waren. Diese brachten sie ins Lager nach Silo im Land Kanaan. 13. Danach schickte die ganze Versammlung Boten zu den Benjaminiten, die sich am Felsenrimmen aufhielten, und versprach ihnen Sicherheit. 14. Die Benjaminiten kehrten zurück, und man gab ihnen die Frauen, die man aus Jabesh in Gilead am Leben gelassen hatte, diese reichten jedoch nicht für alle aus. 15. Das Volk hatte Mitleid mit Benjamin, weil der Herr eine Lücke in die Stämme Israels gerissen hatte. 16. Die Anführer der Versammlung sagten: Wie sollen wir den überlebenden Frauen geben, da die Frauen aus Benjamin vernichtet wurden? 17. Sie antworteten: Die Benjaminiten, die entkommen sind, müssen ihren Besitz behalten, damit nicht ein Stamm aus Israel ausgelöscht wird. 18. Aber wir können ihnen keine unserer Töchter geben, denn die Israeliten hatten geschworen: Verflucht sei, wer einem Benjaminiten eine Frau gibt. 19. Dann sagten sie: Jedes Jahr findet in Silo ein Fest des Herrn statt. Silo liegt nördlich von Bethel, östlich der Straße, die von Bethel nach Sichem führt, und südlich von Libona. 20. Sie gaben den Benjaminiten den Rat: Geht und versteckt euch in den Weinbergen. 21. Wenn ihr seht, dass die Mädchen von Silo zum Tanzen herauskommen, dann kommt aus den Weinbergen hervor und jeder von euch soll sich eine Frau von den Mädchen aus Silo nehmen. Danach geht in das Land Benjamin zurück. 22. Wenn ihre Väter oder Brüder kommen, um sich bei uns zu beschweren, werden wir ihnen sagen: Lasst sie ihnen, denn ihr habt sie ihnen nicht selbst gegeben. Sonst würdet ihr euch schuldig machen. 23. Die Benjaminiten taten dies und nahmen sich die nötige Anzahl Frauen von den tanzenden Mädchen, die sie raubten. Danach kehrten sie in ihr Land zurück, bauten ihre Städte wieder auf und ließen sich dort nieder. 24. Danach gingen die Israeliten von dort weg, jeder zu seinem Stamm und seiner Familie, und kehrten in sein eigenes Land zurück. 25. Zu dieser Zeit gab es keinen König in Israel, jeder tat, was er für richtig hielt.